Erster erbaute einen Altar aus Kupfer. Er war 20 Ellen lang und 10 Ellen hoch. Zweiter ergoss ein großes Becken aus Metall. Es war rund und 5 Ellen hoch. Dritter, unter dem Rand waren Figuren von Rindern. Sie waren in zwei Reihen angeordnet. Vierter, das Becken stand auf 12 Rindern. Sie schauten in alle 4 Himmelsrichtungen. Fünfter, die Wand war eine Handbreit dick. Der Rand sah wie eine Blume aus. Sechster, er baute 10 Becken zum Waschen. 5 standen rechts und 5 links. Siebter, er machte 10 Leuchter aus Gold. Er stellte sie in den Tempel. Achter, er machte 10 Tische und 100 Schalen aus Gold. Neunter, er baute Höfe für die Priester. Er überzog die Türen mit Kupfer. Zehnter, er stellte das große Becken an die Südseite vom Tempel. Elfter, Huram machte Töpfe und Schalen. Er beendete die Arbeit für König Salomo. Zwölfter, er baute 2 Säulen. Oben auf den Säulen waren runde Köpfe. 13. Er machte 400 Früchte aus Metall für die Gitter. 14. Er machte auch die Gestelle für die Becken. 15. Er machte das große Becken und die 12 Rinder. 16. Huram machte alle Werkzeuge aus glänzendem Kupfer für den Tempel. 17. Der König ließ das Metall im Tal vom Jordan gießen. 18. Salomo machte sehr viele Dinge. Das Kupfer war zu schwer zum Wiegen. 19. Salomo machte alle goldenen Gegenstände für den Tempel Gottes. 20. Er machte Leuchter und Lampen aus reinem Gold. 21. Auch die Blumen und Scheren waren aus bestem Gold. 22. Die Messer und die Türen im Tempel waren aus Gold.